Um 8.23 Uhr noch einmal zum Thema Iran. Gestern hat das Regime in Teheran die ohnehin schon eingeschränkten Möglichkeiten für Journalisten weiter beschnitten. Reporter dürfen nur noch aus Büros berichten, dürfen keine Augenzeugenberichte vom Ort des Geschehens senden, dürfen nur noch Interviews per Telefon führen. Außerdem sollen die zur Wahl akkreditierten ausländischen Journalisten keine Visa-Verlängerung bekommen. Hinzu kommt, wie unser Korrespondent vor einer halben Stunde berichtet hat, dass das Mobilfunknetz heruntergefahren wird, gestern etwa für 6 Stunden. Wie wirksam ist solcherlei Zensur? Am Telefon ist Mohammed Shams, gebürtiger Teheraner, Menschenrechtsaktivist, seit vielen Jahren in Deutschland lebend, Übersetzer und Autor. Guten Morgen, Herr Shams. Guten Morgen, Herr Spengler. Sie beobachten die politische Entwicklung im Iran sehr genau. Sie nutzen dazu vor allem das Internet. Was findet sich denn da heute Morgen an aktuellen Berichten? An aktuellen Berichten lesen wir über die Demonstrationen in verschiedenen Städten, über die Übergriffe der paramilitärischen Organe des Regimes, wo die Universitäten in Shiraz, in Isfahan, in Bandar Abbas, das ist im Süden Irans, überfallen worden sind. Viele Studenten sind verletzt worden. In Busha sind einige Tote gemeldet worden. Im Großen und Ganzen ist es eine Welle von Demonstrationen in fast allen Großstädten Irans. Herr Shams, wie zuverlässig sind solche Informationen? Sehr zuverlässig, weil diese Informationen sind alle mit Fotos und Bildern zusammen. Das heißt, wir haben im Moment mit einer Cybergeneration zu tun. Ganz im Gegenteil zu den früheren Demonstrationen oder zu der Schahzeit oder auch in den anderen Ländern, wo meistens über die Presseagenturen die Nachrichten verbreitet wurden. Hier hat jeder heutzutage ein Mobiltelefon bei sich und die filmen das Ganze und setzen sofort das im Internet. Sie brauchen nur einfach ein Stichwort in YouTube einzugeben oder in Facebook oder mittlerweile jetzt auch Twitter ist dazu genommen worden. Dann finden Sie hunderte von Filmen, also authentischen Filmen, zum Beispiel bei einer Schießerei in Teheran, wo auch die englische Nachrichtenagentur, der BBC, den Film gezeigt hatte, hat man zeitgleich hunderte von anderen Menschen, also Filme von den anderen Menschen, die auch zeitgleich diesen Film von der Erschießung eines Demonstranten im Internet, im YouTube hatte. Herr Shams, man versucht das Regime ja nicht nur Zeitungs-, Radio- und Fernsehzensur, sondern es versucht auch die Sperrung von Internetseiten, von oppositionellen Internetseiten. Wie erfolgreich ist das? Kann man das Internet einfach ausschalten? Nein, man kann es. Es ist einfach seit 5 Jahren ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Regime und den Bloggern. Seitdem man diese Möglichkeit entdeckt hat, ist der Iran, Sie wissen es bestimmt, dass der Iran ist nach China und USA der größte Nutzer dieses Portals, dieser Möglichkeit. Und es sind mehr als 3 Millionen Blogs, also diese Websites, wo die jungen Leute sich hinsetzen und ihre Tagebücher oder politische Meinungen äußern. Und das hat damit zu tun, dass man im Iran in den Jahren, also 2004 bis 2006, hunderte von Zeitungen verboten hatte. Daraufhin haben die jungen Leute diese Möglichkeit entdeckt und damit fangen sie an. Was das Regime macht, ist so, dass sie versuchen, permanent diese Seiten zu sperren. Das machen die, zum Teil erfolgreich, aber zeitgleich sind die jungen Menschen auch sehr erfinderisch. Die finden Vielverbrecher etc. pp. Und damit versuchen sie, neue Weblogs einzurichten. Heißt das denn eigentlich, wenn Sie von den jungen Leuten sprechen, dass das Internet nur für eine bestimmte Schicht im Iran, von einer bestimmten Schicht genutzt wird, also von jungen, von städtischen, von gut ausgebildeten Menschen? So ist es, aber gehen Sie davon aus, dass der Iran ist demografisch gesehen ein extrem junges Land, wenn nicht das jüngste Land der Welt, mit über 40 Millionen Menschen unter 35 Jahren. Von daher kann man sagen, das ist flächendeckend. Es ist nicht nur so, dass nur die Städte davon Gebrauch machen, sondern bei 21 Millionen Internetzugängen, die man dort hat, mit denen, und das nimmt permanent zu. Da kann man sagen, das ist schwerpunktsmäßig natürlich die Großstädte, auch selbst in den entlegensten Dörfern hat man diese Möglichkeit. Und man lebt als Blogger gefährlich. Die Reporter ohne Grenzen schreiben, Iran ist eines der weltweit skrupellosesten Regime gegenüber Journalisten und Bloggern. Ja, natürlich das gefährlichste Feld, das gefährlichste, der gefährlichste Fleck auf der Welt, weil das Regime versucht, die Leute ausfindig zu machen, und man hat bis jetzt sehr, sehr viele Blogger festgenommen oder unter Foltern umgebracht. Das Jüngste war ja vor ein paar Wochen, wo man wieder einen umgebracht hatte. Das ist natürlich, aber wie gesagt, das ist wie bei den Demos, was wir jetzt erleben, kein Hindernis bei den jungen Menschen. Herr Schams, ganz kurz zum Schluss. 7 Tote landesweit berichten die Medien offiziell. Was sagt das Internet? Das Internet spricht von mehr als 40. Das war Mohammed Schams, gebürtiger Teheraner, Menschenrechtsaktivist, seit vielen Jahren in Deutschland leben. Herr Schams, danke für das Gespräch. Ich habe zu danken und vielen Dank an die Zuschauer.